Tumult im Geschichtenland. Alle Tiere im Wald versteckten sich in ihren Höhlen, Nestern und Schlupflöchern. Es war Neumond und in den Wipfeln der riesigen, uralten Bäume brauste der Wind. Die dicken Baumstämme ächzten und knarrten. Plötzlich rasten zwei Schatten durchs Gehölz. Sie waren so schnell, dass niemand hätte erkennen können, wer oder was diese Schatten waren. Aber es war ohnehin niemand dort, um zu sehen, wie die beiden Schatten langsamer wurden und sich dann auf einen Lichtschein zubewegten. Die Schatten waren zwei Hexen, die auf ihren Besen durch den Wald ritten. Eigentlich ritt nur eine von beiden auf einem Besen, die andere flog einen schicken Staubsauger. Das Licht, auf das sie zusteuerten, kam von einem kleinen Lagerfeuer auf einer Lichtung, um das drei Gestalten in dunklen Mänteln hockten, die aufschauten, als sie den Staubsauger kommen hörten. Die Hexen hielten neben dem Lager und stiegen ab. Norbend krummelte eine der dunklen Gestalten und wandte sich wieder dem Feuer zu. »Hallo«, trällerte die eine Hexe. »Ich bin die Bibi und das ist meine beste Freundin Shishi. Können wir uns kurz bei euch aufwärmen?« Alle grummelten und nickten, aber niemand sagte etwas. Die Hexen setzten sich ans Feuer. Das heißt, Bibi holte erst noch ein Tuch aus ihrem Staubsauger, das sie sorgfältig auf dem Waldboden ausbreitete und sich erst dann darauf setzte. »Wegen der Käfer«, flüsterte sie und lächelte in die Runde. Eine der Gestalten, ein dicker Mann mit einem dunklen Vollbart im Gesicht und einem großen Schlapphut auf dem Kopf, drehte den Kopf zu den Hexen und brummte: »Du heißt wirklich Shishi?« Die Hexe schüttelte energisch den Kopf. »Ich bin die kleine Hexe Schrumpeldei«, sagte sie freundlich und streckte dem Bärtigen ihre Hand entgegen. Der lächelte sie an, griff mit seiner riesigen Hand zu und schüttelte die ihre und sagte: »Angenehm, Hotzenplotz, Räuber. Wieso nennt sie dich Shishi?« Die kleine Hexe flüsterte: »Das ist so ein Ding von ihr. Ich war vorher eine kleine Hexe, aber sie ist der Star. Ich war in 11 Geschichten und sie in 110. Ich flieg meinen alten Besen und sie jedes Jahr den neuesten Staubsauger. Sie will mir jetzt helfen und nennt mich nur noch Shishi. Sie sagt, es hätte alles mit dem Namen zu tun. Aber sie sagt nicht Name, sie sagt Produkt. Außerdem passt es besser zu ihrem Namen, sagt sie. Bibi und Shishi. Hat mir aber noch nicht weitergeholfen.« Hotzenplotz schüttelte den Kopf und flüsterte zurück: »Kommst du auch immer seltener in Geschichten vor?« Die kleine Hexe nickte traurig und sagte: »Ja, die Menschen scheinen sich alle nur noch die gleichen Geschichten vorzustellen. Millionen und Millionen Menschen, die sich alle für die gleichen Geschichten entscheiden.« Er nickte und dann brummte Hotzenplotz, der alte Räuber: »Es ist schon wie verhext.« Er sah die beiden erschreckt an. »Entschuldigt, ihr versteht schon, dass ich nichts gegen Hexen habe. Wie verhext ist nur so eine Redensart.« Die beiden Hexen nickten. »Da gewöhnt man sich als Hexe dran«, kicherte Schrumpeldei. Hotzenplotz nickte freundlich und fuhr fort: »Es ist, als würden die Leute nicht mehr selbst entscheiden, sondern nur noch ein paar wenige ausgewählte Menschen entscheiden lassen, was alle anderen sich vorzustellen haben.« Alle außer Bibi nickten zustimmend. Der Räuber sagte: »Wie viele wir früher waren. Und alle kamen in den Vorstellungen der Menschen vor. Ich war jahrelang ausgebucht und täglich in den Köpfen der Leute zu Gast. Und heute, wenn ich ein- oder zweimal im Monat was zu tun habe, bin ich schon froh. Die Gestalt neben dem Hotzenplotz nahm die große Kapuze ihres Mantels herunter. Es war eine ältere Dame mit teuer aussehendem Schmuck und viel zu viel Schminke im Gesicht. Sie beugte sich an dem Räuber vorbei zu der kleinen Hexe herüber, dann legte sie ihre Hand auf die des Räubers. »Entschuldigt, wenn ich mich einmische, aber es liegt wirklich an euren Namen.« Die kleine Hexe und der Räuber sagten nichts, sahen sie an und Hotzenplotz zog langsam, als wolle er sie nicht wecken, seine Hand unter der Hand der Frau heraus. Die sagte mit einem bösen Kichern, »Es liegt daran, dass ihr überhaupt Namen habt.« Die beiden starrten sie nur weiter verwundert an, und als sie nichts sagten, fuhr die Frau fort. »Ich zum Beispiel.« Dann stockte sie, streckte ihnen die Hand entgegen und lachte. »Wo sind nur meine Manieren? Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin die böse Stiefmutter.« Sie schüttelten sich die Hände, dann überlegte sie kurz und sagte, »Also ich zum Beispiel trage keinen Namen. Ich bin einfach die böse Stiefmutter. So hatte ich immer gleich viele Auftritte, denn ich kann in den Köpfen der Leute einen Namen bekommen, den sie selbst auswählen.« Schrumpeldei und Hotzenplotz nickten sich an, und er knurrte, »Hört sich gut an. Ich bin einfach der Räuber. Räuber werden in Geschichten immer gebraucht.« »Sie hat recht«, sagte der Mann auf der anderen Seite des Lagerfeuers. Er war ein alter Mann mit einem langen, weißen Bart und einem Schlapphut, der dem des Räubers sehr ähnlich war, nur dass sein grauer, alter Hut oben viel länger und spitzer war und er die Spitze keck nach hinten abgeknickt hatte. »Sie hat wirklich recht«, sagte er noch einmal, nachdem er an seiner langen, dünnen Pfeife gesogen hatte. »Ich bin auch nur einfach der Zauberer, und ich habe auch regelmäßig Aufträge, in Geschichten aufzutauchen.« Schrumpeldei lachte und klatschte in die Hände. »Ich bin die kleine Hexe. Punkt.« Dann wandte sie sich zu ihrer Freundin und kicherte, »Bibi, du sagst ja gar nichts.« Die Stiefmutter schüttelte den Kopf und legte wieder ihre Hand auf die des Räubers. »Wartet mal, das ist nicht ohne Risiko, keinen Namen zu haben. Ich tauche in den Geschichten nun auch als die Chefredakteurin oder die Schuldirektorin auf. Eine böse Stiefmutter kann in sehr, sehr vielen Geschichten einfach nur als die Böse auftauchen.« Die kleine Hexe und der Räuber sahen sich verwundert an, und er grollte, »Und was daran ist jetzt das Risiko?« Die Stiefmutter ließ ihre Schultern sinken und seufzte, »Ich bin immer nur die böse, gemeine und strenge alte Frau. Als die Stiefkinder endlich erwachsen waren, dachte ich, ich sei...« Sie sah den Räuber lächelnd an. »Ich sei letztendlich einfach nur eine Dame im besten Alter, die ihren Ruhestand genießen kann. Ich will nicht mehr die böse, gemeine und strenge Frau sein. Ich könnte euch Geschichten über die Stiefväter erzählen, aber lassen wir das.« Der alte Zauberer sog an seiner Pfeife und nickte. »Ich weiß, was sie meint. Ich komme auch in anderen Geschichten vor als früher.« Er lachte in seinen Bart und seine Schultern wippten lustig auf und ab. »Ich war kürzlich in einer Geschichte der verrückte Wissenschaftler, der mit Dingen herumspielt, die er nicht annähernd versteht. Es war wie in der guten alten Zeit«, kicherte er. Die Stiefmutter lächelte den Räuber nochmal an. Dann nahm sie ihre Hand von seiner und fuhr herum, um den Zauberer anzuraunen. Schön, wenn dich das amüsiert, alter Narr. Aber manche von uns sind in der Blüte ihrer Jahre und... Warum seid ihr alle hier? Fragte Bibi plötzlich laut in die Runde. Die Stiefmutter verstummte sofort und alle Köpfe drehten sich stumm und staunend zu der jungen Hexe. Die wiederholte ihre Frage. Warum seid ihr alle hier, im Wald, mitten in der Nacht? Alle sahen sie für einen Moment nur an. Die Stiefmutter sprach als erste und sagte mit hochgezogenen Augenbrauen, »Das fragt ja die Richtige. Darf ich als ehemalige Erziehungsberechtigte mal fragen, was du um diese Zeit hier machst und ob deine Mutter davon weiß?« Bibi kicherte nur und sah die Dame fragend an. Die Stiefmutter atmete tief durch und sagte dann, »Also gut, der böse Wolf hat mir von einem Buch erzählt, in dem er vorkommt. Er hat gesagt, es sei seit langer Zeit sein bester Auftritt gewesen, denn er war nicht als böser Wolf angeheuert, sondern, und jetzt haltet euch fest«, sagte sie und griff wieder nach der Hand des Räubers. Sie flüsterte aufgeregt, als sie weiter berichtete. Er war als guter und stolzer Wolf in dem Buch und spielte sogar eine der Titelrollen. Er hat eine eigene Illustration bekommen, eine, die ihm gut gefiel. Der Zauberer und die beiden Hexen sahen sie weiter an und warteten, ob noch etwas käme. Nur Hotzenplotz hatte die Stiefmutter schon verstanden. Er griff ihre Hand mit beiden Händen, beugte sich vor und fragte leise, »Und sowas gibt's wirklich? Könnte ich dann mal einen guten und stolzen Räuber spielen?« »Den gibt es schon«, unterbrach der Zauberer. »Er heißt Robin und kommt aus dem guten alten England. Netter Bursche, ich traf ihn mal in einem kleinen...« Nun unterbrach die Stiefmutter und sagte zu dem Räuber, der immer noch ihre Hand hielt, »Deshalb will ich ja in das Zentrum des Geschichtenlandes, um zu sehen, ob ich nicht eine Möglichkeit finde, auch in dieses Buch zu kommen, als gute Stiefmutter. Es wäre die Krönung meines Lebenswerkes.« Bibi stöhnte. Das Buch, das ist nur ein Märchen, das man kleinen Hexen erzählt, damit sie sich mehr Mühe in der Hexenschule geben.« Schrumpeldei beugte sich vor und fragte leise, »Ihr seid alle wegen des Buches hier?« Der Räuber schüttelte den Kopf und sagte leise, »Ich wohne hier.« Und der Zauberer stotterte, »Ja, ich bin auch wegen des Buches hier.« Die kleine Hexe funkelte ihn aus ihren kleinen Augen an und fragte dann flüsternd, »Und das Buch wird wirklich nur für den einen geschrieben?« Bibi stöhnte wieder. »Das ist ein Märchen, Shishi.« Aber der Zauberer schüttelte energisch den Kopf und sagte nachdenklich, »Ich glaube nicht, dass es ein Märchen ist. Wäre ich sonst unterwegs ins Zentrum des Landes?« Schrumpeldei strahlte ihn an und fragte, »Warum bist du unterwegs?« Er schüttelte den Kopf und sagte, »Wegen des Buches natürlich. Alle reden davon.« Die kleine Hexe strahlte ihn weiter an und fragte, »Wer sind alle?« Der Zauberer setzte sich auf und räusperte sich. Dann fischte er nach einem Zweig, der aus dem Lagerfeuer ragte, und entzündete sich mit dem brennenden Ende zunächst kurz den Bart, fluchte leise und steckte sich dann seine Pfeife wieder an. Schließlich sagte er ganz leise, »Die Prinzessinnen.« Die Stiefmutter fuhr wieder zu ihm herum und fragte schrill, »Wie bitte?« Der Zauberer sah nach unten und sagte leise, »Die Prinzessinnen reden davon. Sie kommen mich oft besuchen, weil, ihr wisst schon, sie sitzen in einem fremden Land, auf einem fremden Schloss, mit einem fremden Prinzen. Sie brauchen einfach jemanden zum Reden, und weil die guten Feen immer sofort wieder abschwirren und ich in meinem eigenen Haus nicht weglaufen kann, kommen sie mich besuchen und klagen mir ihr Leid stundenlang. Die Stiefmutter lachte böse und fragte: Nennen sie dich liebevoll Großvater? Und was soll das für ein Leiden sein, das die armen Prinzessinnen erdulden müssen? Der Zauberer beachtete sie nicht und sagte: Sie reden von nichts anderem mehr als von dem Buch, in dem sie und ihre Prinzen nicht vorkommen, in das sie aber unbedingt rein wollen, weil es eben dieses legendäre Buch sein soll, das von nur einem Menschen für nur einen anderen Menschen geschrieben wird. Jetzt gerade, wo wir sprechen, soll irgendwo dieses Buch mit vielen, vielen Geschichten geschrieben werden. Und wir kommen nicht darin vor, keiner von uns. Das würde mich persönlich nicht weiter stören, aber die Prinzessinnen haben sich weiter beschwert. Ihr Name und ihr Titel seien nur als Kosenamen eines Vaters für seine Tochter in diesem Buch vorgekommen. Und ich möchte nicht, dass der Zauberer als Schmusewort eingesetzt wird. Ich habe auch meinen Stolz. Also gehe ich ins Zentrum des Landes, um das zu verhindern. Bibi stöhnte. So viel Theater wegen eines einzigen Lesers. Ihr spinnt alle, aber wenn ihr glaubt, dass es euren Karrieren hilft... Der Räuber raunzte: Ich wohne hier. Und der Zauberer sagte: Es geht doch nicht um Karriere. Schrumpeldei gab ihm recht. Genau, sagte sie und kicherte dann: Es geht ja nicht um ein Produkt. Der Zauberer nickte und sagte: Sehr richtig. Wenn man mit einer Geschichte nur einen erreicht und der etwas daraus lernen kann, hat man die Welt schon etwas verbessert. So heißt es zumindest. Die Stiefmutter sprang auf, ohne die Hand des Räubers loszulassen, und fragte schrill: Was machen wir denn noch hier und vergeuden Zeit? Hotzenplotz ließ ihre Hand los und bemerkte zum dritten Mal: Ich wohne hier. Bibi sagte gelangweilt: Jetzt bleib doch mal geschmeidig, es ist noch genug Zeit. Sie griff in ihre Tasche und holte etwas heraus. Es sah aus wie eine Glaskugel, aus der ein großes Stück herausgebissen war. »Was ist das?« fragte der Zauberer misstrauisch, und Bibi antwortete noch gelangweilter: »Die neue Eikugel, sowas hat man heute. Du warst wohl schon lange nicht mehr im Zentrum des Landes.« Der Zauberer schüttelte den Kopf und flüsterte: »Teufelszeug!« Bibi setzte sich hin und begann, in ihre Kugel zu starren. Die anderen sahen sie noch einen Moment an, dann standen alle nach und nach auf, streckten sich und zogen ihre Mäntel zu. Bibi setzte sich auf, aber blieb weiter sitzen, und während sie zwischen ihrer Kugel und den anderen hin und her sah, sagte sie genervt: »Jetzt wartet doch einen Moment, ich hab's ja gleich.« Wir standen um das Feuer und sahen hinab auf die junge Hexe, die nach einem Moment auch aufstand und sagte: »Vielleicht sollten wir uns doch beeilen. Meine Friseuse hat hervorragende Kontakte im ganzen Land, und sie sagt, es ginge das Gerücht um, das Buch habe kein Ende. Es würde einfach irgendwann plötzlich aufhören, geschrieben zu werden.« Alle sahen sie wie gebannt an. Schrumpeldei griff irgendwann ihren Arm, schüttelte sie ein wenig, als wolle sie ihre Freundin wecken, und fragte dann ungeduldig: »Und dann was?« Die andere Hexe sah Schrumpeldei mit großen Augen an und sagte leise: »Sie sagt, dann würde das Buch einfach darauf warten, gelesen zu werden. Sie zuckte mit den Schultern und sagte, wieder gelangweilt, wenn es überhaupt jemand liest. Der Zauberer verbeugte sich und marschierte los. Über seine Schulter rief er, da mach dir mal keine Sorgen. Ein Buch voller Geschichten von nur einem Menschen für nur einen Menschen, das wird ganz sicher mindestens einmal gelesen. Ich komme mit, rief die Stiefmutter und sah Hotzenplotz an. Ich wohne hier, sagte er, aber sie sah ihn einfach weiter an. Ich komme natürlich auch mit, sagte der Räuber, und sie nahm seine Hand und zog ihn mit sich hinter dem Zauberer her. Warte, rief Hotzenplotz, das Lagerfeuer. Bibi antwortete, ich kümmere mich drum. Und im nächsten Moment war es dunkel. Es war ganz still, auch der Wind hatte aufgehört zu brausen. Dann ertönte kurz das laute Summen eines Staubsaugers, das sich aber sehr schnell wieder entfernte. Übrig blieben nur die knackenden Äste unter den Schritten der drei Wanderer und das leise Flüstern einer älteren Dame in der Blüte ihrer Jahre. An einer ganz anderen Stelle im Geschichtenland, die so weit weg war, dass dort bereits wieder die Sonne aufging, führten drei andere Wanderer ein ähnliches Gespräch und waren auf einem ähnlichen Weg. Ein Drache, ein geflügeltes Pferd und eine Elfe flogen im goldenen Licht des Sonnenaufgangs und diskutierten aufgeregt. »Es ist nicht fair«, rief die Elfe wütend, und der Drache nickte. Er versuchte, sie zu beruhigen. »Ich hab doch schon gesagt, dass ich bei dir bleibe. Sei froh, dass wir nicht laufen müssen wie viele andere.« »Ich verstehe dich ja«, wieherte das Pferd hinter ihnen, »aber dieses langsame Fliegen, es ist zu langsam. Wenn wir zu spät im Zentrum des Landes ankommen, dann schaffen wir es sicher nicht mehr in das Buch. Die Wartelisten werden sehr lang sein.« Der Drache schaute sich um, sah das Pferd wütend an, schüttelte kurz und schnell den Kopf und zischte, »Pegasus, bitte!« Das Pferd flog eine Runde um die beiden anderen herum, schüttelte seine weiße Mähne und rief laut, »Ich bin es so satt, immer der edle weiße Hengst zu sein. Ich will auch mal rücksichtslos, skrupellos und gedankenlos sein und immer nur an mich denken.« Die Elfe fing an zu weinen und schluchzte. »Ich kann doch nichts dafür, dass ich Insektenflügel habe, statt so toller weißer Schwanenschwingen.« Der Drache schaute sich wieder zu dem Pferd um und blickte es noch wütender an. Pegasus verdrehte die Augen und stöhnte. »Willst du vielleicht auf mir reiten?« Die Elfe hörte von einer Sekunde auf die andere auf zu weinen und strahlte ihn an. »Du würdest mich wirklich auf dir reiten lassen?« »Nö«, wieherte der Hengst, der Drache brüllte, »Pegasus!« Und im gleichen Moment fing die Elfe wieder an, bitterlich zu weinen. »Willst du auf mir reiten?« fragte der Drache, aber sie schüttelte nur den Kopf, ohne dabei mit dem Schluchzen aufzuhören. Der Drache nickte und sagte, »Meine Schuppen sind zu glatt zum Festhalten, stimmt's?« Die Elfe nickte und weinte. Der Hengst sah schuldbewusst auf seine Hufe. Entschuldige, Elfe. Ich wollte nur mal ausprobieren, wie das ist, gemein zu sein. Nun verdrehte der Drache die Augen und stöhnte. Und wie war es für dich? Pegasus zuckte mit den Schultern. Ich fühle mich überhaupt nicht besser, eher schlechter. Der Drache schloss die Augen, schüttelte den Kopf und seufzte. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt. Das Pferd flog ganz nah an die Elfe heran und flüsterte. Steig schon auf und halt dich gut fest. Sofort hörte sie auf zu weinen und im nächsten Moment flogen sie alle zusammen in den Sonnenaufgang. Überall im Geschichtenland spielten sich ähnliche Szenen ab. Denn überall hatte man von dem einen Buch für den einen Leser gehört und sehr viele der Leute, Wesen und Kreaturen machten sich auf den Weg ins Zentrum des Landes. Sie wollten alle einen Weg finden, irgendwie auch in dieses Buch zu gelangen. Über die Meere segelten Piraten aus allen 7 Weltmeeren heran und Seeungeheuer und Meerjungfrauen begleiteten sie. Geister und Gespenster stiegen aus ihren Gräbern und machten sich schwebend auf den Weg. Durch die Luft flogen riesige Vögel, viele Engel, ein Teufel und ein älterer Herr in einem Rentierschlitten. Überall verabschiedeten sich Ritter von ihren Burgfräuleins und galoppierten aus ihren Ritterburgen. Aus dem Morgenland kam eine Karawane, die aus 1001 Kamel bestand und die 1001 Geschichte geladen hatten. Ägyptische Gottheiten und vorgeschichtliche Fabelwesen kamen durch einen Ozean aus Zeit angereist. Helden und Bösewichte, Riesen und Zwerge, Kobolde und Trolle, Monster und Einhörner, Dämonen und gute Feen. Alle wanderten einträchtig nebeneinander her. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung vertragen sich im Geschichtenland normalerweise alle sehr gut miteinander. Feinde waren die meisten nur in den Geschichten und den Köpfen der Leute. Außerdem hatten sie das gleiche Ziel, das mehr oder weniger entfernte Zentrum des Landes und das geheimnisvolle Buch, von dem alle sprachen, über das aber niemand etwas Genaues wusste. Je näher sie dem Zentrum des Landes kamen, desto schöner und heller wurde das Geschichtenland. Der Himmel strahlte über dem Zentrum in schönstem Schneeweiß und vereinzelte Wolkenlinien aus dünnen grauen Buchstaben zogen sich von einer Seite des Horizonts über die leuchtende Himmelskuppel, bis sie auf der anderen Seite wieder verschwanden. Je näher sie dem Zentrum aber kamen, desto schlimmer wurde der Verkehr. Immer mehr und immer größere Baustellen versperrten die Wege und Straßen. Im Geschichtenland wurde ständig gearbeitet und es gab viele Staus. Hier aber wurde gerade wieder an sehr großen Geschichten gearbeitet, das konnte jeder sehen. Trotzdem war niemand auf den riesigen Baustellen. Alle waren schon auf dem Weg zur Kuppel. Im Zentrum des Zentrums war gerade eine riesige Halle fertiggestellt worden. Es war eine gläserne Kuppel und sie hatte genug Platz für fast alle Bewohner des Landes, mit Ausnahme einiger besonders großer Riesen und Ungeheuer. Ihretwegen war die Kuppel aus Glas, damit sie von draußen hineinschauen konnten. Die Halle war außerdem so entworfen, dass darin jeder jeden hören konnte, egal wie weit die Entfernung in der Kuppel zwischen dem Sprecher und dem Hörer war. Viele Bewohner des Landes hatten sich schon versammelt, aber die gigantische Halle war noch immer nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Ziemlich genau in der Mitte auf dem grauen Teppichboden saßen neben ihren Fluggeräten, dem Besen und dem Staubsauger, die beiden kleinen Hexen und starrten in ihre Glaskugeln. Viele andere hatten auch ihre Reittiere, Fluggefährte oder Fahrzeuge mit in die Halle genommen, denn es ging das Gerücht um, vor der Halle würde enorm viel geklaut. Das war natürlich nur ein Gerücht, denn es wurde ganz genauso viel gestohlen wie sonst auch im Geschichtenland. »Wie kann ich nochmal die Hintergrundfarbe von meiner Eikugel ändern?«, fragte Schrumpeldei gerade ihre Freundin, als eine tiefe Stimme hinter ihr sagte, »Da seid ihr ja!« Die kleinen Hexen schauten sich um und Schrumpeldei rief, »Hotzenplotz, Zauberer, gnädige Frau!« Sie sprang auf und fiel dem Räuber und dem Zauberer um den Hals. Dann gab sie der Stiefmutter die Hand. »Wen habt ihr denn da mitgebracht?«, fragte sie, als sie den kleinen, dunkelhaarigen Jungen mit der runden Brille sah, der neben den dreien stand. »Den hat der Zauberer draußen gefunden. Er lief ganz allein vor der Halle herum. Er spricht unsere Sprache nicht. Ich glaube, er heißt Harald oder so.« Der Junge lächelte sie verlegen an. Die ältere Dame flüsterte, »Habt ihr schon was Neues gehört mit euren Eiern?« Bibi sah kurz auf und sagte, »Eikugeln!« Und Schrumpeldei schüttelte den Kopf. »Alles nur hören sagen«, sagte sie aufgeregt zur Stiefmutter. »Die meisten sind nur zu dieser Versammlung gekommen wegen des Buches, aber es steht nicht mal auf irgendeiner Liste. Trotzdem sprechen alle davon. Es ist total verrückt.« Die Stiefmutter sah sie enttäuscht an und fragte, »Was steht denn auf den Listen für die Versammlung?« Schrumpeldei zuckte mit den Schultern und stöhnte, »Irgendwelches Zeug und jede Menge davon. Ich habe mir das nicht gemerkt. Moment.« Sie starrte in ihre Kugel und nur aufmerksame Beobachter mit guten Augen hätten gemerkt, wie sich ihre Augen schnell und fast unmerklich hin und her bewegen, als würde sie einen Text lesen. Einen sehr kleinen Text mit extrem kurzen Zeilen. Schließlich sagte sie, »Hier!« Und der Räuber fragte, »Wo?« Schrumpeldei hielt ihm ihre Kugel hin. Hotzenplotz schüttelte den Kopf. »Ich fasse so etwas nicht an.« Sie zuckte wieder mit den Schultern und schaute selbst in die Kugel und sagte wieder, »Hier, Hilfsfantasien für Langzeitgeschichtenlose.« Die Stiefmutter stöhnte auf. »Na, da will wirklich keiner drin gesehen werden. Das ist doch nur eine Beschäftigung mit lustlosen und sinnlosen Geschichten, die wirklich keiner lesen will.« Schrumpeldei und der Räuber nickten zustimmend und die Hexe sagte, »Da stehen auch noch andere Sachen auf der Liste. Haltungsbedingungen für Hausdrachen.« Die Stiefmutter stöhnte direkt wieder auf. »Das interessiert ja nun wirklich keinen von uns.« Dann lächelte sie den Räuber an und fragte kichernd, »Oder hast du einen Hausdrachen, Hotziplotzi?« Der schüttelte den Kopf, lächelte sie auch an und kicherte, »Noch nicht.« Der Zauberer beugte sich vor und flüsterte, »Aber ich...« Er öffnete seine Ledertasche. Ein ganz kleiner, feuerroter Drache schaute mit großen Augen heraus und fauchte ein paar kleine Rauchwölkchen. Schrumpeldei klatschte in die Hände und rief, »Wie süß! Bibi, sieh dir das an, ein kleiner Handtaschendrache! Was ist denn das für einer?« Der Zauberer nahm den kleinen Drachen auf den Arm und streichelte ihm mit der anderen Hand über den Kopf. »Es ist ein echter Trihuahua«, sagte der Zauberer stolz und zeigte auf die drei kleinen Hörnchen auf der Stirn des Drachen, die bestätigten, dass er reinrassig war. »Bibi, ein echter Trihuahua, das wäre doch auch was für dich!« Ihre Freundin sah nur kurz von ihrer Kugel auf und rief gereizt, »Ach, die sind doch total überzüchtet!« Der Zauberer schüttelte nur ganz leicht den Kopf, aber beachtete den Einwand nicht weiter. Er hielt Schrumpeldei den Drachen hin, damit sie ihn streicheln konnte. Dann fragte er leise, »Was steht noch auf der Liste?« »Punkt 1 auf der Liste der diesjährigen Versammlung«, rief der glatzköpfige Vorsitzende, als die Halle beinahe voll war, »ist eine Anfrage der Titeldrachen zur freien Geschichtenauswahl.« Alle in der Halle schauten sich verwundert an, nur an einer Stelle, dort wo die Drachen zusammenstanden, wurde gejubelt. Ein grüner Drache mit rosa-rotem Haar auf dem Kopf und einem freundlichen Gesicht sprach zuerst. Buh, buh, buh. Ein zweiter grüner Drache daneben sagte, »Ich bin das Urmel.« Die ganze Halle antwortete im Chor, »Hallo, Urmel.« Urmel sagte, »Ich übersetze euch mal, was Pinklock gesagt.« Der Drache mit dem rosa Haarschopf schmunzelte, nickte und sagte wieder, »Buh, buh, buh.« Und Urmel übersetzte, »Ich bin Elliot.« Und wieder antworteten alle im Chor, »Hallo, Elliot.« Elliot verbeugte sich tief und sagte etwas in seiner lustigen Sprache, was Urmel dann übersetzte. »Elliot möchte für sich und alle Drachen, die eine tragende Rolle spielen, beantragen, dass wir unsere Geschichten frei auswählen dürfen.« Ein junger Drache kam zwischen Urmel und Elliot hervor und rief laut, »Genau, ich will Feuerwehrdrache!« Urmel beugte sich blitzschnell zu dem Kleinen herunter und zischte, »Nicht jetzt, Grisou!« Dann richtete sich Urmel wieder auf und sagte, »Wir beantragen die freie Wahl unserer Geschichten.« Der Vorsitzende fragte, »Hat jemand Gründe, die gegen diesen Antrag sprechen?« Hier und da wurde ein wenig getuschelt, aber niemand sagte etwas. »Dann viel Spaß in euren Geschichten, ihr Drachen. Habt ihr schon Ideen, in welchen Geschichten ihr nun mitspielen wollt?« Urmel flatterte aufgeregt mit seinen kleinen Flügelchen und rief, »Wir wollen zuerst in das Buch.« Sofort brach Unruhe aus, alle redeten wild durcheinander, und weil in der Kuppel jeder jeden hören konnte, war es ein einziges Tohuwabohu. Die beiden jungen Hexen sahen sich an und zuckten mit den Schultern und sahen wieder in ihre Kugel. Die Stiefmutter ergriff die Hand von Hotzenplotz und der Zauberer sagte nur, »Ein geschickter Schachzug!« Der Räuber beugte sich vor und rief gegen das Stimmengewirr, »Was?« Und die Stiefmutter stieß ihn an und berichtigte, »Wie bitte heißt das?« »Ein geschickter Schachzug«, wiederholte der Zauberer, und als Hotzenplotz ihn nur weiter fragend ansah, sagte der Alte, »Schach ist ein ganz hervorragendes Spiel, eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel für den Kopf. Es ist...« Der Räuber unterbrach ihn. »Ich weiß, was Schach ist, auch wenn ich es nie gelernt habe.« »Das solltest du unbedingt«, sagte der Zauberer und strahlte Hotzenplotz an. »Es ist wie Krafttraining für das Gehirn.« Der Räuber verdrehte die Augen. Und was hat es mit den Drachen und dem Buch zu tun? Der Zauberer schüttelte den Kopf und sagte, das war nur eine Redensart. Wenn jemand etwas im Kopf geschickt vorbereitet und dann planmäßig ausgeführt hat, wie beim Schach oder wie die Drachen gerade eben. Hotzenplotz sah den Zauberer immer noch verständnislos an und fragte, das ist ein Spiel? Helfen mir dann vielleicht Kraft und List?